Trommeln in der Nacht. Der berühmteste Satz dieses Dramas steht nicht im Stück, sondern in der Spielanweisung, die hier »Glosse für die Bühne« heißt und sich nicht einmal in allen Druckausgaben von »Trommeln in der Nacht« findet. Es ist einer der bekanntesten Bertolt-Brecht-Sätze überhaupt. Es empfiehlt sich, im Zuschauerraum einige Plakate mit Sprüchen wie »Glotzt nicht so romantisch« aufzuhängen, liest man da. Glotzt nicht so romantisch. Das ist einerseits der Kernsatz, den sich fast jeder Theaterinteressierte merken kann, auch wenn ansonsten von Brechts theatertheoretischen Ideen über Verfremdung und Belehrung und episches Theater absolut nichts in Erinnerung bleibt. Glotzt nicht so romantisch ist aber andererseits auch die Schlüssellosung zum Verständnis dieses Kriegsheimkehrer- und Revolutionsstückes aus der Abenddämmerung des Ersten Weltkriegs. Die Grundzüge des Stückes schrieb der 20-jährige Brecht im Januar und Februar 1919 auf, damals noch unter dem Titel Spartakus, also unmittelbar unter dem Eindruck der deutschen Revolutionswirren vom November 1918 und Januar 1919. Trommeln in der Nacht ist die höhnische Parodie eines ganzen Genres, des Heimkehrerdramas, der seit Homers Odyssee tausendmal erzählten Story von Treue und Verrat, der meist rührselig dramatisierten Geschichte von dem nach vielen Jahren in der Fremde heimkehrenden Krieger, der seine Geliebte, ach und leider bedrängt von einem anderen findet. Brecht nennt sein Stück eine Komödie. Die Handlung aber folgt erst einmal dem bewährten Muster. 4 Jahre lang hat die junge Anna Balicke auf ihren Herzensmann Kragler gewartet, der verschollen war als Soldat in der Ferne. Übers viele Warten ist sie schwanger geworden von Friedrich Murk, der nicht in den Krieg gezogen ist, aber dafür zu Hause als Profiteur der großen Menschenschlechterei Karriere gemacht hat. Just als Anna im Begriff ist, sich mit Murk zu verheiraten, kehrt Kragler zurück, aus Afrika, wo er als Gefangener festsaß. Es ist ein roher, böser, wüst-poetischer Ton, der hier angeschlagen wird. Gleich zu Beginn jammert der alte Balicke, ein reicher Fabrikant, dass die Zeiten verflucht unsicher seien, resoniert über die verfluchte Sentimentalität und verkündet das Ende seiner Menschenfreundlichkeit. Jetzt ginge ich über Leichen. Dabei redet er von etwas vergleichsweise Erfreulichem, der anstehenden Verheiratung seiner Tochter. Fast alle Figuren in den Stücken des jungen Brecht sind begnadete Maulhelden, den zwar noch der Expressionismus in den Knochen steckt, aber zugleich ein ganz eigener lyrischer Ton von der Zunge geht. Ellenbögen muss man haben, genagelte Stiefel muss man haben und ein Gesicht und nicht hinabschauen, prahlt zum Beispiel Murk über seinen Aufstieg. Unser ganzes Deutschland ist so heraufgekommen. Nicht immer Handschuhe an den Händen, aber harte Arbeit immer. Weiß Gott. Der Theaterdramaturg und Schriftsteller Leon Feuchtwanger, von allen Förderern des jungen Brecht sicher der wichtigste, begeisterte sich sogleich für die zügig hingeworfene dramatische Ballade und regte bis zur Münchner Uraufführung von »Trommeln in der Nacht« im September 1922 zahlreiche Änderungen an. Schon im Dezember kam das Stück auch in Berlin heraus. Und der bis heute schlimm überschätzte Kritiker Alfred Kerr schrieb die dümmste Rezension seines an dummen Rezensionen nicht armen Lebens. Sinnloses Gebrüll, Suff, Durcheinander, erkannte er in Brechts Stück. Die Sprache wird bei diesem begabten Ragout-Koch ein Sammelsur, klagte er. Überhaupt besitze das Drama einen betrübend schlechten Bau. Brecht selber bemängelte in den 50er Jahren ganz andere Schwächen. Er war unzufrieden damit, dass sich sein Held Kragler von der Revolution abwendet und für das private Glück gegen den Kampf entscheidet. Er habe die Bedeutung der revolutionären Erhebung damals nicht erkannt, zerknirschte sich der Dichter. Zwischen Bett und Politik wählt der ausgehungerte Kragler das Bett, schreibt der sozialistische Brecht-Biograf Werner Mittenzwei, und weist ausführlich darauf hin, dass diese politische Bedenkenlosigkeit ja eine Abneigung gegen alles Politische, nicht nur die Figur des Kragler kennzeichnet, sondern überhaupt den jungen Schriftsteller Brecht

Zweiter Akt in der Piccadilly-Bar. Kinder, Mond gibt's genügend. Hoch Spartakus, fauler Zauber. Rotwein. Eine Nacht wie ein Roman. Das Geschrei in den Zeitungsvierteln, die Droschke mit den Verlobten. Ich bring so ein ekles Gefühl heute nicht los. Mir fliegen alle Glieder. Prost drauf, Friedrich. Hier bin ich zu Haus. Verdammt ungemütlich auf die Dauer, aber piekfein. Sehen Sie mal nach der vorigen Generation, Babusch. Schön. Sehen Sie nach der nächsten. Küss mich. Unsinn, halb Berlin sieht zu. Das ist doch gleich. Mir ist alles gleich, wenn ich was will, dir nicht? Ganz und gar nicht, dir übrigens auch nicht. Du bist ordinär. Bin ich. Feigling. Ah, da sind sie ja. Hey, Wirtschaft. Wo seid ihr gewesen? Es ist ein so roter Montag. Ich bin ganz verstört, weil der so rot ist. Und ein Geschrei ist wieder in den Zeitungsvierteln. Wölfe. Schaut nur, dass ihr zusammenkommt. Ins Bett, Friedrich. Mutter, ist dir nicht gut? Wann wollt ihr eigentlich heiraten? In 3 Wochen, Mama. Hätten wir nicht doch mehr Leute zur Verlobung laden sollen? Niemand weiß es so, man soll es doch wissen. Ach Quatsch, also Quatsch. Wohl, weil der Wolf heult. Lass ihn nur heulen, bis ihm die Zunge rot zwischen die Knie hängt. Ich knall ihn glatt nieder. Burg, helfen Sie mir die Flasche entkommen. Er ist da. Er ist mit dem Mond gekommen. Der Wolf mit dem Mond aus Afrika. André Kragler. Der Wolf, peinlich, was? Er ist glatt begraben. Kellner, ziehen Sie die Gardinen vor. Gleich, der Herr. Dein Vater ist alle 2 Häuser in eine andere Likörbude hineingefallen. Er hat einen Riesenaffen auf dem Puckel. Das ist ein Mann. So ein Mann, der säuft sich noch zu Tod für seine Kinder, der Mann. Aber warum tut er denn das? Frag nicht, Kind, frag nur mich nicht. Es steht alles auf dem Kopf. Es ist der Weltuntergang. Ich muss gleich ein Kirschwasser haben, Kind. Macht nur der Mond die rote Zibebe, Mutter. Ziehen Sie die Gardine zu, haben Sie gehört? Sie haben es schon intus gehabt? Ich bin gerüstet bis auf den letzten Knopf. War er schon bei Ihnen? Ja, vorhin. Dann kommt er hierher. Komplott in den Rotweinflaschen? Hierher, pflanzt euch. Verlobung gefeiert, los, Tempo. Ihr habt keine Zeit, müde zu sein. Oh, das Pferd, wie das komisch war. Mitten auf dem Pflaster, da blieb es einfach stehen. Ja. Friedrich, steig heraus, das Pferd will nicht. Und mitten auf dem Pflaster, da stand das Pferd und zitterte. Es hat aber auch Äpfel wie Stachelbeeren, ganz weiß. Und Friedrich giekst es in die Augen mit dem Stock und da hüpfte es. Es war wie im Zirkus. Zeit ist Geld. Es war flucht warm hier. Ich schwitze schon wieder. Hab heute schon ein Hemd durchgeschwitzt. Du bringst ihn noch an den Bettelstab mit der Wäsche, wie du das treibst. Jetzt kostet ein Pfund Aprikosen 10 Mark. Naja, ich werde einen Artikel über die Preise schreiben und dann kann ich mir die Aprikosen ja kaufen. Sollte die Welt untergehen, dann schreibe ich darüber. Aber was sollen die anderen machen? Ich sitze wie der Dotter im Ei, wenn das Tiergartenviertel in die Luft fliegt. Aber ihr? Hemden, Aprikosen, Tiergartenviertel. Wann ist die Hochzeit? 3 Wochen. Hochzeit in 3 Wochen, Hug. Der Himmel hat's gehört. Wir sind alle einig. Alle einig über die Hochzeit. Also dann los, Brautpaar. Na du, was zitterst du denn mit dem Glas? Wie deine Mutter, Anna. Jesus Maria, was klappst du denn so zusammen, Kind? Anna! Jesus, der Schrager! Mensch, Mutter! Er ist ja besoffen! Kellner, das ist ja Hausfriedensbruch! Hinausschmeißen! Achtung, er hat noch rohes Fleisch unterm Hemd. Lang dir nicht an. Macht nur ja keinen Skandal jetzt. Geht ruhig hinaus, geordnet raus. Mutter, Hilfe! Lassen Sie mein Kind am Leben. Sie kommen ins Zuchthaus. Jesus, der bringt Sie um. Sie sind ja besoffen, habe nichts. Anarchist, Frontsoldat. Wenn dich der Schlag rührt, heiratet er Sie. Haltet euer Maul. Er ist der Leidtragende hier. Hinaus mit euch. Eine Rede muss er halten dürfen. Das Recht hat er. Haben Sie kein Gemüt? Er war 4 Jahre fort. Es ist eine Gemütsfrage. Sie hält sich ja kaum auf den Beinen. Sie ist ja blass wie Leinewand. Sehen Sie doch sein Gesicht an, Murg. Sie hat's schon gesehen. Das war einmal wie Milch und Äpfel. Jetzt ist eine verfaulte Dattel. Kommen Sie, Murg. Haben Sie noch keine Angst? Wenn Sie das meinen, Eifersucht, das gibt's nicht bei mir. Diese Negerkutsche im Gesicht wie ein verkrachter Elefant. Total kaputt ist. Unverschämt. Es ist alles wie weggewischt in meinem Kopf. Ich habe nur mehr Schweiß dran. Ich verstehe nicht mehr gut. Haben dich nicht die Fische gefressen? Ich weiß nicht, was du meinst. Bist du nicht in die Luft geflogen? Ich kann dich nicht verstehen. Haben sie dich nicht durchs Gesicht geschossen? Warum siehst du mich so an? Sehe ich so aus? Ich bin wie ein altes Tier zu dir gekommen. Ich habe eine Haut wie ein Hai, schwarz. Und ich bin gewesen wie Milch und Blut. Und dann blute ich immer fort. Es läuft einfach fort von mir. André. Ja? Oh, André. Warum bist du so lang fort gewesen? Haben sie dich fortgehalten mit Kanonen und Säbeln? Und jetzt kann ich nicht mehr zu dir hin. War ich überhaupt fort? Du warst lang bei mir in der ersten Zeit. Da war deine Stimme noch frisch. Wenn ich im Gang ging, streifte ich an dich. Und auf der Wiese hast du mich hinter den Ahorn gerufen. Wiewohl sie schrieben, man hätte dich durchs Gesicht geschossen und eingegraben nach 2 Tagen. Aber einmal änderte es sich doch. Wenn ich im Gang ging, war er leer. Und der Ahorn schwieg still. Wenn ich mich aufrichtete vom Wäschedruck, sah ich noch dein Gesicht. Aber wenn ich sie auf die Wiese legte, sah ich es nicht mehr. Und ich wusste alle die lange Zeit nicht, wie du aussiehst. Aber ich hätte warten sollen. Du hättest deine Fotografie gebraucht. Ich fürchtete mich. Ich hätte warten sollen in der Furcht. Aber ich bin schlecht. Lass meine Hand, es ist alles schlecht an mir. Ich weiß nicht, was du sagst. Aber vielleicht ist es der rote Mond. Ich muss mich besinnen, was es heißt. Ich habe geschwollene Hände, daran sind Schwimmhäute. Ich bin nicht fein und die Gläser zerbreche ich beim Trinken. Ich kann nimmer gut reden mit dir. Ich habe eine Negersprache im Hals. Ja. Gib mir deine Hand. Meinst du, ich bin ein Gespenst? Komm her zu mir, gib mir deine Hand. Willst du sie? Gib sie mir. Jetzt bin ich kein Gespenst mehr. Siehst du mein Gesicht wieder? Ist es wie eine Krokodilhaut? Ich sehe schlecht heraus. Ich bin im salzigen Wasser gewesen. Es ist nur der rote Mond. Ja. Nimm meine Hand auch. Warum drückst du sie nicht? Gib dein Gesicht her. Ist es schlimm? Nein, nein. Anna, eine Negerkutsche, das bin ich. Dreck im Hals, 4 Jahre. Willst du mich haben? Anna. Die Hauptsache ist, ob sie ihre Lilie noch hat. Was? Was hat er gesagt, der Kellner? Lilie? Na, bleiben Sie doch, Sie Romanleser. Es ist ihm was ausgekommen, Lilie. Es ist ihm was passiert, Lilie. Hast du es gehört? So tief hat das Gefühl. André. Sag das nochmal. Das ist deine Stimme. Männer, komm her, Mensch. Was haben Sie denn für ein fleischendes Gelächter? Für eine fleischfarbene Lache? Wie geht es Ihnen, Anna? Anna! Kind, was machst du uns für Sorgen? Setzen Sie sich, Kergler. Sie haben einen roten Mond bei sich und Gewehre hinter sich im Babs-Zeitungsviertel. Man muss mit Ihnen rechnen. Los, setzen Sie sich. Was hast du denn für ein Gesicht, Anna? Ich krieg schon wieder das Zittern in die Beine. Kellner! Kellner! Wo ist Murg? Friedrich Murg schiebt Boston. Bring das Gespenstbus zum Sitzen. Sitzt, da ist er schon halb eingeseift. Im Sitzen gibt's kein Pathos. Setzt euch alle. Nimm dich zusammen, Amalie. Setzen Sie sich auch in Gottes Namen. Ich muss Kirschwasser haben, sonst sterbe ich. Setzen Sie sich, Kragner. Ihre Knie sind nicht ganz sicher. Wollen Sie Kirschwasser? Was wollen Sie, Andreas Kragler? Herr Kragler, unser Kaiser hat gesagt, lerne leiden, ohne zu klagen. Wollen Sie vielleicht einen Schluck Kirschwasser? Reden Sie. Denk nach, André, sag nichts vorher. Du bringst mich noch auf den Gottesacker. Halt doch den Mund, du verstehst ja rein gar nichts. Wenn ihr mich fragt, so ist es nicht einfach. Und ich will kein Kirschwasser trinken, denn es hängt zu viel davon ab. Machen Sie keine Flausen. Sagen Sie, was Sie wollen, und dann schmeiße ich Sie raus. Nein, nein! Sie sollten doch trinken. Sie sind so trocken. Es geht besser, dann glauben Sie mir. Murg! Jetzt tanzt er? Und mit so einer? Genie muss seine Grenzen haben. Setzen Sie sich, Murg. Bravo, Fritz. Zeig mal dem Mann, was ein Mann ist. Fritz zittert nicht. Fritz amüsiert sich. Ist die runde Komödie noch nicht ausgefeilscht? Halt's Maul und setz dich. Reden Sie weiter, Kragler. Lassen Sie sich nicht stören. Er hat verkrüppelte Ohren. Er hat ein Ei im Kopf. Er soll hinausgehen. Und auf den Kopf haben Sie ihn geschlagen. Ich muss sehr aufmerken, was ich sage. Er hat also Eiertunke im Kopf. Ja, man hat mich auf den Kopf geschlagen. Ich bin 4 Jahre fort gewesen. Ich konnte keinen Brief schreiben. Ich hatte kein Ei im Gehirn. Es sind 4 Jahre her. Ich muss sehr aufmerken. Du hast mich nimmer erkannt, Anna. Du schwankst noch und fühlst es noch nicht. Aber ich rede zu viel. Sein Gehirn ist ganz eingetrocknet. Es ist Ihnen also schlecht gegangen. Sie haben für Kaiser und Reich gekämpft. Es tut uns leid um Sie. Wollen Sie was? Und der Kaiser hat gesagt, stark sein im Schmerz. Hier, kommen Sie, trinken Sie davon. Sie sind am Granatenhagel gestanden. Wir Eisen ist brav. Unsere Armee hat Gewaltiges geleistet. Sie ist lachend in den Heldentod gegangen. Trinken Sie. Was wollen Sie? Es gibt doch so viele Frauen, Herr Kragler. Kellner, noch einen Kirsch. Wir waren auch nicht faul. Also was wollen Sie? Sie haben keinen roten Heller, Sie liegen auf der Straße. Das Vaterland drückt Ihnen eine Drehorgel in die Hand. Das gibt es nicht. Diese Zustände dürfen nicht mehr vorkommen. Was wollen Sie? Keine Angst, Sie werden nicht mit der Drehorgel laufen. Da ich es fühle, dass ich hier kein Recht habe, bitte ich dich, Anna, aus dem Grund meines Herzens, mit mir zu gehen an meiner Seite. Was ist das für ein Geschwätz? Was sagt er da? Grund meines Herzens an meiner Seite? Was sind das für Redensarten? Weil kein Mensch ein Recht hat. Weil ich ohne dich nicht leben kann. Aus dem Grunde meines Herzens. Völlig hinabgeschwommen. Aufgefischt. Mit Schlamm im Maul. Was? Sehen Sie sich meine Stiefel an. Ich hatte einmal solche wie Sie. Kaufen Sie sich solche wie ich. Kommen Sie wieder. Wissen Sie, was Sie sind? Waren Sie beim Militär? Ja, waren Sie das? Mach die Klappe zu. Sie sind unter die Walze gekommen? Viele sind unter die Walze gekommen. Na schön. Wir haben nicht walzen lassen. Haben Sie kein Gesicht mehr? Hä? Ach, wollen Sie als geschenkt? Sollen wir 3 Sie ausstaffieren? Sind Sie für uns hinuntergekrochen? Wissen Sie noch nicht, was Sie sind? Seien Sie doch ruhig. Waren Sie beim Militär? Nee, Herr Ober, ich gehöre zu den Leuten, die eure Heldentaten bezahlen sollen. Die Walze ist kaputt gegangen. Reden Sie doch keine Ober, das ist ja ekelhaft. Schließlich haben Sie doch verdient, nicht? Lassen Sie doch Ihre Stiefel aus dem Spiel. Sehen Sie, das ist es, worauf es ankommt. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Das ist keine Oper, das ist Realpolitik. Daran fehlt es uns in Deutschland. Es ist ganz einfach. Haben Sie Mittel, eine Frau zu unterhalten? Oder haben Sie Schwimmhäute zwischen den Fingern? Hörst du das, Anna? Er hat nichts. Ich will seine Mutter heiraten, wenn er hat. Er ist einfach ein ganz gewöhnlicher Heiratsschwindler. Sagen Sie was, reden Sie was, Soldat. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Als wir nur mehr Häute waren und wir mussten immer Schnaps trinken, dass wir die Straßen pflastern konnten, hatten wir oft nur den Abendhimmel. Das ist sehr wichtig, denn da war ich im April in den Gesträuchern gelegen mit dir. Ich sagte es auch den anderen, aber die fielen zusammen wie die Fliegen. Weil es so heiß war und man soff immer zu. Aber was sage ich dir immer vom Abendhimmel? Ich wollte das nicht. Ich weiß nicht. Hast du immer an mich gedacht? Hörst du, wie der redet wie ein Kind? Man schämt sich ja für ihn, wenn man ihn anhört. Können Sie mir nicht Ihre Stiefel verkaufen? Ins Armeemuseum. Ich biete 40 Mark. Reden Sie weiter, Kranker. Es ist genau das Richtige. Wir hatten auch keine Hemden mehr. Das war das Schlimmste. Glaub es mir. Hältst du das für möglich, dass das Schlimmste sein kann? André, man hört dir zu. Dann biete ich 60 Mark. Aber verkaufen Sie, verkaufen Sie. Ja, Anna, jetzt schämst du dich für mich, weil Sie an den Wänden stehen wie im Zirkus und der Elefant lässt Wasser vor Angst und Sie wissen doch nichts. 80 Mark. Ich bin doch kein Seeräuber. Es geht mich der rote Mond an. Ich kann nur die Augen nicht aufbringen. Ich bin ein Stück Fleisch und ich habe ein frisches Hemd an. Ich bin doch kein Gespenst. Also 100 Mark. Schämen Sie sich in Ihre Seele hinein. Halt den Rand, Hurenstück. Es will mir das Schwein seine alten Stiefel nicht um 100 Mark ablassen. Anna, da redet was. Was ist das für eine Stimme? Sie haben mir den Sonnenstich. Können Sie noch alleine rausgehen? Anna, es meint, man darf es nicht zertreten. Sieht man jetzt Ihr Gesicht? Anna, der liebe Gott hat es gemacht. Sind Sie das? Was wollen Sie denn eigentlich? Sie sind ja ein Leichnam. Sie stinken ja schon. Haben Sie denn gar keinen Reinlichkeitssinn? Ich habe gearbeitet. Ich habe geschuftet, bis mir das Blut in den Stiefeln gestanden ist. Hier, sehen Sie sich meine Hände an. Sie haben die Sympathie, weil Sie sich haben hauen lassen. Ich habe Sie nicht gehaut. Sie sind ein Held und ich bin ein Arbeiter. Und das ist meine Braut. Aber sitzend doch auch, Murk. Sitzend sind Sie auch ein Arbeiter. Kragler, die Weltgeschichte wäre anders, wenn die Menschheit mehr auf dem Hintern säße. Ich kann ihn nicht ansehen. Er ist wie eine Abortwand mit Zoten verkritzelt. Sie kann nichts dafür. Anna, liebst du den? Liebst du den? Das heißt mit der Pulsader pariert, Krakler. Das heißt ihm vor Ekel seine Warze abbeißen. Liebst du ihn? Mit dem grünen Gesicht wie eine unreife Nuss? Willst du mich wegen dem fortschicken? Er hat einen englischen Anzug und die Brust mit Papier ausgestopft und Blut in den Stiefeln. Und ich habe nur meinen alten Anzug, in dem die Motten sind. Sag, du kannst mich wegen meinem Anzug nicht heiraten. Sag es, es ist mir lieber. Setzt euch doch zum Teufel. Und mit mir hat er getanzt, dass ich mich geschämt habe, wie er mir die Knie in den Bauch geschlagen hat. Schalt deine Hand, du! Hast du kein Messer dabei, im Stiefelschaft mir den Hals abzuschneiden, weil du in Afrika Blasen ins Gehirn gekriegt hast? Na, zieh das Messer raus! Ich hab's jetzt satt bis zum Hals! Na, schneid ihn ab! Anna, kannst du das anhören? Kellner, bringen Sie mir 4 Gläser Kirsch, mir schon alles gleich. Nehmen Sie Obacht, dass Sie nicht das Messer ziehen. Nehmen Sie sich zusammen, dass Sie sich hier nicht als Held aufführen. Denn hier kommen Sie ins Zuchthaus. Waren Sie beim Militär? Du Arsch, du... Ah! Warum warst du nicht da? Jetzt bin ich gekommen. Wer hat dir geschrien? Jetzt bin ich da. Schwein, du Räuber. Dieb. Gespenst. Geben Sie Obacht. Geben Sie auf Ihr Messer Acht. Juckt es, juckt es. Gespenst, Gespenst, Gespenst. Sie Schwein, Sie Schwein. Anna. Anna, was tue ich? Schwindelnd über dem Meer voll Leichen. Mich ersäuft es nicht. Rollend in den dunklen Viehwegen südlich. Mir kann nichts geschehen. Brennend im feurigen Ofen, ich selbst brenne heißer. Einer wird irre in der Sonne, ich bin's nicht. 2 fallen ins Wasserloch, ich schlafe weiter. Ich schieße Neger, ich fresse Gras. Ich bin ein Gespenst. Kommen! Ruhe! Meine Herrschaften, wir bitten um Ruhe. Sie werden ersucht, das Lokal nicht zu verlassen. Es sind Unruhen ausgebrochen. In den Zeitungsvierteln wird noch gekämpft. Die Lage ist unentschieden. Spartakus, Ihre Freunde, Herr Kradler, Ihre dunklen Kumpane, Ihre Genossen, die in den Zeitungsvierteln brüllen und nach Mord und Brand riechen. Vieh! Vieh! Ihr müsst ausgetilgt werden. Von euch, die euch fett gefressen haben. Haben Sie Ihr Messer? Zieh es heraus. Willst du still sein? Das ist nicht menschlich. Ein Vieh ist das. Mach die Gardine zu, Gespenster. Sollen wir an die Wand gestellt werden, die wir eigentlich nicht gemacht haben? Und hinter der ihr euch Kirschwasser in die Leiber schlagt. Das ist meine Hand und das ist meine Schlagader. Schlag durch. Wenn ich kaputt gehe, da wird's schon bluten. Gespenst! Gespenst! Was bist du denn eigentlich? Soll ich mich verkriechen, weil du die afrikanische Haut umhast und in den Zeitungsvierteln brüllst? Was kann ich dafür, dass du in Afrika warst? Was kann ich dafür, dass ich nicht in Afrika war? Er muss sein Wald wiederkriegen. Es ist unmenschlich. Die sind ja alle krank. Die haben ja alle was. Syphilis. Die haben ja alle die Syphilis. Das schlägt das Fass durch. Willst du mein Kind in Ruhe lassen, du Schwein? André, ich will nicht. Ihr macht mich kaputt. Du bist das Schwein. Das ist nicht menschlich. Es muss ein Recht geben. Schweig still, du Schuft. Ich bestelle Kirschwasser. Hörst du? Du wirst fortgejagt. Das ist das Menschliche. Das geht uns alle an. Ihr müsst deine Frau doch... Geh weg da. Jetzt habe ich satt. Was menschlich. Was will diese besäufte Hirschkuh? Ich bin allein gewesen und will meine Frau haben. Was will dieser weinerne Erzengel? Willst du ihren Unterleib verfalschen wie ein Pfund Kaffee? Wenn er sie mit Eisenhaken von mir reißt, ihr zerfleischt sie nur. Ihr zerfleischt sie? Ja, wie ein Pfund Kaffee. Und Geld kein Rotenheller. Ihr haut ihm die Zähne ein und er spuckt sie euch ins Gesicht. Anne, was siehst du aus wie gespiene Milch und lässt dich von dem mit den Augen lecken? Deine Visage, als wenn du im Brennnessel gepisst hättest. Wo hältst du von deiner Braut? Braut! Ist sie das denn? Ist sie meine Braut? Bricht sie nicht schon aus? Ist er wieder da? Liebst du ihn? Schwimmt die grüne Nuss hinunter? Juckt's dich nach afrikanischen Schenkeln? Weht der Wind daher? Du bist ja betrunken. Zeig dein Gesicht. Blick deiner Zähne. Ich bin nicht ganz sicher. Gehen Sie hinaus, kotzen Sie. Sie haben zu viel gesoffen. Sie fallen ja um. Gib's ihm! Gib's ihm! Lass ihn liegen. Komm her zu mir, Anna. Jetzt will ich dich. Er hat mir die Stiefel abkaufen wollen. Aber ich ziehe die Jacke aus. Der Eisregen ist durch meine Haut gegangen, dass sie rot ist. Und in der Sonne platzt sie. Mein Sack ist leer. Einen roten Heller habe ich nicht. Ich will dich. Schön bin ich nicht. Mir ist der Steiß mit Grundeis gegangen bis jetzt, aber jetzt trinke ich. Und dann gehen wir, komm. Trinken Sie nicht. Sie wissen noch nicht alles. Lassen Sie es jetzt gut sein. Ich war betrunken. Aber Sie wissen noch nicht alles. Anna, sag es ihm. Was willst du tun? So, wie du bist. Sei nicht bang, Anna. Es passiert dir nichts. Fürchte dich nicht. Wir werden heiraten. Es ist mir immer gut gegangen. Bravo. Dein Gewissen hat, dem scheißen die Vögel aufs Dach. Wer Geduld hat, den fressen die Geier am Ende. Es ist alles Krampf. André, hilf mir. Hilf, André. Was haben Sie denn? Was ist denn? Was ist? André, ich weiß nicht. Ich bin so elend, André. Ich kann dir nichts sagen. Du darfst nichts fragen. Ich kann dir nicht angehören. Gott weiß es. Und ich bitte dich auch, André, dass du gehst. Na, haben Sie es jetzt gehört? Sind Sie befriedigt? Halten Sie Ihre Hand! Die Sonne war heiß. Wie? Dafür war es Afrika, steht im Geographiebuch. Und Sie waren ein Held, wird im Geschichtsbuch stehen. Im Hauptbuch steht aber nichts. Deshalb wird der Held wieder nach Afrika gehen. Punktum. Kellner, führen Sie das raus. Eine Affenkomödie. Wollten Sie Fleisch haben? Das ist keine Fleischauktion. Packen Sie Ihren roten Mond ein und singen Sie Ihren Schimpansen was vor. Was gehen mich Ihre Dattelbäume an? Sie sind überhaupt nur aus einem Roman. Wo haben Sie denn Ihren Geburtsschein? Heul dich nur aus, Anna, heul dich nur aus. Was hast du denn da? Willst dich wohl unter den Tisch trinken mit Kirschwasser? Was hat sie denn überhaupt für ein Gesicht? Das reinste Papier. Nein, sieh sie nur an, das Kind. Was fällt dir nur ein? Na, da hört sich doch Verschiedenes auf. Pfeffer im Glas? Pfui Teufel. Ach so. Ja, zum Teufel, willst du nicht noch ein heißes Sitzbad? Dich muss man wohl mit den Händen zurechtrücken. Pfui Spinn. Geht los. Die Massen erheben sich. Spartacus steht auf. Der Mord geht weiter. Dritter Akt. Auf dem Weg in die Zeitungsviertel. Was ist das für eine rote Dattel? Lauf doch nicht so! Ach, du bist es. Kommst du nicht nach? Wie meinst du, es verfolgt dich jemand? Willst du was verdienen? Wo hast du deine Kammer? Aber das ist nicht gut. Ah ja. Ich habe es auf der Lunge. Na, musst du denn nach, wie ein Hund? Aber deine Ach, das wird ausgewischt, abgewaschen, durchgestrichen. Und was wirst du anstellen bis morgen früh? Es gibt Messer. Jesus, Maria. Sei ruhig. Ich mag nicht, dass du so schreist. Es gibt auch Schnaps. Was willst du? Ich kann das Lachen probieren, wenn es dir Spaß macht. Sag, haben sie dich auf die Treppe gelegt vor der Firmung? Hm? Streich durch, streich durch. Brauchst du? Na komm, gehen wir weiter. In den Zeitungsvierteln wird geschossen. Vielleicht können sie uns dort brauchen. Besinnen Sie sich nicht, Fräulein Anna. Er ist fort, weggeblasen. Die Zeitungsviertel haben ihn vielleicht schon verschlungen. Sie schießen allen Tannen in den Zeitungen, passiert allerhand. Gerade diese Nacht, und er kann sogar erschossen werden. Man kann fortlaufen, wenn geschossen wird, aber man kann auch nicht fortlaufen. Jedenfalls in einer Stunde findet ihn kein Mensch mehr. Er geht auf wie Papier im Wasser. Er hat den Mond im Kopf, er läuft jeder Trommel nach. Gehen Sie, retten Sie ihn, der Ihr Geliebter war. Nein, ist... Halt, der ganze Walkürenritt. Wo wollen Sie hin? Es ist kalt und Wind geht auch. Und er ist in irgendwelchen Schnapskneipen gelandet. Er, der 4 Jahre gewartet hatte. Aber jetzt findet ihn niemand mehr. Niemand. Kein Mensch. Und sehen Sie sich das da an. Was geht das mich an? Schenken Sie mir einen Mantel. Verlieren Sie doch keine Zeit, Fräulein Anna. Es war Farbe in dem Punsch. Und jetzt, wo alles fertig ist, die Wäsche beisammen, die Stuben gemietet... Kommen Sie zu mir, Bab! Was stehen Sie da wie Lots Weib, Fräulein Anna? Das ist kein Gomorra. Imponiert Ihnen das besoffene Elend? Können Sie noch anders herum? Was geht das eigentlich Sie an? Sie sind doch Kellner. Was das mich angeht? Sterne entgleisen glatt, wenn ein Menschen eine Gemeinheit kalt lässt. Ich werde auch davon gejagt. Mich fasst es auch am Hals. Man darf nicht kleinlich sein, wenn ein Mensch mit Grundeis geht. Was sagen Sie, Grundeis? Wo steht denn das? Ich sage Ihnen, es wird etwas brüllen wie ein Stier in den Zeitungen, vor es Tag wird. Und das wird das Gesindel sein, das glaubt, jetzt können alte Rechnungen beglichen werden. Was ziehst du mich in den Wind herum? Mir ist schweiübel. Warum läufst du denn fort? Was ist denn? Ich brauche dich. Es ist nicht die Wäsche. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr auf den Beinen stehen. Setz dich! Du bist nicht der Einzige. Es greift ein. Der Vater kriegt den Schlaganfall, das besäufte Känguru weint. Aber die Tochter geht hinunter in die Quartiere, zu ihrem Liebhaber, der 4 Jahre gewartet hat. Ich kann es nicht. Deine Wäsche, die hast du beisammen. Und die Möbel sind schon in den Stuben. Die Wäsche ist gefaltet, aber die Braut kommt nicht. Meine Wäsche ist gekauft. Ich habe sie in den Schrank gelegt, Stück für Stück. Aber jetzt brauche ich sie nicht. Das Zimmer ist gemietet und die Vorhänge sind schon oben und die Tapeten fehlen nicht. Aber gekommen ist, der keinen Schuh hat und nur einen Rock. Und in dem sind die Motten. Und die Zeitungsviertel verschlingen ihn. Der Schnapssalon wartet auf ihn. Die Nacht, das Elend, der Auswurf. Retten Sie ihn! Und du willst hinunter. In die Friedrichstadt. Und nichts hält dich ab. Ich weiß nichts. Nichts? Willst du nicht noch an das andere denken? Nein, das will ich nicht mehr. Das andere willst du nicht mehr. Das ist der Strick. Und der hält dich nicht. Jetzt ist er los. Dein Kind ist hier gleich. Es ist mir gleich. Weil der gekommen ist, der keinen Rock hat. Er ist gestanden wie ein Stück Tier in der Mitte. Und ihr schlugt ihn wie ein Tier. Und er heulte wie ein altes Weib. Und er heulte wie ein Weib. Und er verzog sich und ließ dich sitzen da. Und er ging fort und ließ mich sitzen. Aus ist es mit ihm. Und es ist aus mit ihm. Er ist fortgegangen. Aber als er fortging und es war aus mit ihm. Da war nichts, gar nichts. Da war ein Wirbel hinter ihm. Und ein kleiner Zug und war sehr stark. Und war stärker als alles. Und jetzt gehe ich fort. Und jetzt komme ich und jetzt ist es aus mit uns, mit mir und mit ihm. Denn wo ist er hin? Weiß Gott noch, wo er ist? Wie groß ist die Welt und wo ist er? Gehen Sie in Ihre Bar, ich danke. Und bringen Sie den dorthin. Aber Sie, Bab, kommen Sie mit mir. Wo ist denn? Jetzt geht aber der Walkürenritt in die Binsen, Junge. Der Liebhaber ist schon verschollen, aber die Geliebte eilt ihm nach auf flügelnder Liebe. Der Held ist zu Fall gebracht, aber die Himmelfahrt ist schon vorbereitet. Aber der Liebhaber wird die Geliebte in den Rinnstein hauen und die Höllenfahrt vorziehen. Oh, sie, romantisches Institut, sie. Schon entschwindet sie, die in die Zeitungsviertel eilt. Wie ein weißes Segel ist sie noch sichtbar, wie eine letzte Strophe. Was soll mit der versoffenen Wiese da geschehen? Hier bleibe ich. Es ist kalt. Wenn es noch kälter wird, kommen Sie zurück. Ihr wisst gar nichts, weil ihr das andere nicht wisst. Lasst sie laufen. 2 nimmt er nicht. Einer hat er verlassen und 2 laufen ihm nach. Jetzt entschwindet sie bei Gott wie eine letzte Strophe. Glubs der Stille, Chausseestraße! Die Prostituierte mit ihm verkehrt in Glubs der Stille! Die Revolution verschlingt sie. Werden sie sich finden? Vierter Akt. In einer kleinen Schnapsdestille. Und als der Krieg im 5. Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den hellen Tod. Der Krieg war aber noch nicht gar, drum tat es dem Kaiser leid, dass sein Soldat gestorben war, es schien ihm noch vor der Zeit. Der Doktor besah den Soldaten genau, oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat war KV und er drückte sich vor der Gefahr. Und sie nahmen sogleich den Soldaten mit, die Nacht war blau und schön. Man konnte, wenn man keinen Helm auf hatte, die Sterne der Heimat sehen. Sie schütteten ihm einen feurigen Schnaps in den verwesten Leib und hängten 2 Schwestern in seinen Arm und ein alpenblößtes Weib. Und weil der Soldat nach Verwesung stinkt, drum hinkt ein Pfaffe voran, der über ihn ein Weihrauch verschwingt, dass er nicht stinken kann. Voran die Musik mit Schindrara spielt einen flotten Marsch. Und der Soldat, so wie es gelernt, schmeißt seine Beine vom Arsch. So zogen sie mit Schindlerer hinab die dunkle Chaussee. Und der Soldat zog taumelnd mit, wie im Sturm die Flocke Schnee. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, waren alle Weiber da. Die Bäume verneigten sich voll Mondschien und alle schrie, hurra! So viele tanzten und johlten um ihn, dass ihn keiner sah. Man konnte ihn einzig von oben noch sehen, und da sind nur Sterne da. Die Sterne sind nicht immer da. Es kommt ein Morgenrot. Doch der Soldat, so wie es gelernt, zieht in den hellen Tod. Ich will Schnaps haben und keinen toten Soldaten. Ich will die Zeitung lesen und ich brauche Schnaps dazu, sonst verstehe ich sie nicht. Zum Teufel. Ist es euch nicht gemütlich? Ja, aber jetzt gibt es Revolution. Wozu? In meinem Lokal sitzt der Abschaum gemütlich und der Lazarus singt. Ich der Abschaum. Du, der Lazarus. Der Herr wünscht was? Freiheit. Im Hemd trinken, das ist polizeilich verboten. Reaktion. Die Internationale probieren Sie ein. Vierstimmig mit Tremolo. Hm. Freiheit. Dann soll wohl ein Mann mit sauberen Manschetten. Der soll wohl dann die Toilette auswaschen. Sie machen den Marmor kaputt, der aus Holz ist. Die mit die weißen Manschetten, die sollen wohl nicht die Toilette auswaschen, ne? An die Wand mit dir, Junge. Da sollen mal die mit die weißen Manschetten sich auch gefälligst den Arsch zubinden. Auguste, du bist ordinär. Ach, schämt euch, ihr Schweine. Die Gedärme gehören euch ausgerissen. Aufgehängt gehört ihr dran an die Laternen. Die mit die Manschetten. Fräulein, nun machen Sie es mal billiger. Wir haben den Krieg verloren. Lassen Sie die Liebe, wenn Sie nicht Zaster haben. Und machen Sie nicht Krieg, wenn Sie es nicht können. Tun Sie die Füße runter, wo Damen sind. Na. Soll ich Ihre Schweißfüße riechen, Sie Schubjack? Kleine Manschetten sind ja gar nicht weiß. Was ist das, was da so holpert? Kanon. Was ist das, was da so klirrt? Das ist das Maikäferregiment. Jesus Maria, wo fahren die hin? Ja, die Zeitung, Mensch. Das sind Zeitungsleser. Jesus Maria, wer steht denn da in der Tür? Sie legen sich wohl ein Ei unter der Tür. Wer bist du? Niemand. Der Schweiß rinnt ihm ja in den Hals. Bist du so gelaufen? Hast du den Durchfall? Nein, ich hab nicht den Durchfall. Also, was hast du ausgefressen, Junge? Die Visagen kenne ich. Er hat nichts ausgefressen. Ich hab ihn eingeladen, August. Er hat keine Bleibe. Ach so. Er ist in Afrika gewesen. Setz dich. Gefangen? Ja. Und vermisst. Vermisst auch? Und gefangen. Und inzwischen haben sie ihm seine Verlobte geklaut. Dann komm zu Mama. Setz dich, Artillerist. 5 Doppelkirsche, Karl. Mir haben sie vorige Woche ein Fahrrad geklaut. Erzähl was von Afrika. Da kotzt sie aus, da wird es rot. Was bin ich? Rot. Benehmen Sie sich, mein Herr. Hier ist nichts rot, bitte sehr. Schön denn nicht. Und was hast du gemacht da unten? Neger in die Bäuche geschossen, Straßen gepflastert. Und wie lange? 27. Monate. Und vorher? Vorher. Ich bin in einem Lehmloch gelegen. Und was habt ihr da gemacht? Gestunken. Ja, ihr konntet faulenzen nach Noten. Und in Afrika? Wie sind da die Menschen? Hey, seien Sie nicht ordinär. Wie sie nach Hause kam, da war sie nicht zu Hause, wie? Sie haben wohl gedacht, sie geht da morgen nach den Kasernen und wartet da zwischen den Hunden auf sie. Soll ich ihn aufs Maul schlagen? Nein, noch nicht. Aber du kannst das Orchestrion spielen lassen, das kannst du. Zu Befehl. Ja. Sentimentalitäten. Er hat nur ein Gefühl wie ein Leichnam. Er lebt länger als er selber. Ja. Es ist ihm ein kleines Unrecht geschehen. Da wächst Gras drüber. Na nun, sind Sie nicht rot, Klub? War da nicht die Rede von einem Neffen? Ja, da war die Rede davon. Nicht in diesem Lokal übrigens. Nein, nicht in diesem Lokal. Bei Siemens. Für kurze Zeit. Bei Siemens, für kurze Zeit. Da war er Dreher. Da war er Dreher für kurze Zeit. Da war er Dreher bis November. Meine Brüder, die sind tot. Und ich selbst wäre schon mal da. Im November war ich rot, aber jetzt ist Januar. Herr Manke, der Herr hier wünscht niemanden zu belästigen. Sorgen Sie dafür. Das war ein Hund, ging in die Küche und stahl den Koch. Ein Ei, da nahm der Koch sein Hackbeil und schlug den Hund entzwei. Ja, für kurze Zeit. Bitte mir nicht die Gläser zu zerschmeißen, Artillerist. Er ist jetzt besoffen. Jetzt ist ihm leichter. Ist es ihm leichter? Tröste dich nur, Bruder Schnapspott. Ich sag, das gibt es nicht. Trink du selber. War da nicht die Rede von einem Neffen? Das ist ein Schwein vor Gott dem Herrn, Schwester Prostituierte. Es ist nichts. Nicht in diesem Lokal. Denn warum? Kann man das Militär abschaffen oder den lieben Gott? Du kannst es nicht abschaffen. Aber Schnaps kannst du ausschenken. Darum trinkt und macht die Tür zu und lass den Wind nicht herein, denn es auch friert, sondern tu das Holz vor. Der Wirt sagt, ihr seht mein kleines Unrecht geschehen. Da wächst Gras drüber, sagt er. Wächst es? Hast du Unrecht gesagt, Bruder roter Herr? Was für ein Wort das wieder ist, Unrecht. Lauter solche kleine Wörter erfinden sie und blasen sie in die Luft. Und dann können sie sich zurücklegen und dann wächst das Gras. Und der große Bruder haut den Kleinen aufs Maul und der Fette klaut die fette Milch. Da wächst das Gras gut. Über Neffen, von dem nicht die Rede ist. Da kamen die anderen Hunde und gruben dem Hund das Gras und setzten ihm einen Grabstein, der folgende Inschrift hat. Ein Hund gehen die und darum macht's euch bequem auf dem kleinen Stern. Es ist kalt hier und etwas finster, roter Herr. Und die Welt ist zu alt für die bessere Zeit. Und der Himmel ist schon vermietet, meine Lieben. Was sollen wir bloß tun? Er sagt, er will in die Zeitungsviertel gehen, dort ist es. Aber was ist in den Zeitungsvierteln? Es fährt eine Droschke in die Piccadilly Bar. Sitzt sie da drin? Da sitzt sie drin. Mein Puls ist ganz gewöhnlich, ihr könnt herfühlen. Er heißt André. André. Ja, André hab ich geheißen. Seid ihr beleidigt? Aber ihr könnt euch beherrschen. Na, dann lasst euch beherrschen. Halt dich ruhig, wenn sie dir die Haut abziehen, Artillerist, sonst geht sie entzwei. Es ist deine einzige. Ja, ihr seid etwas beleidigt. Man hat euch ja mit Kanonen und Säbeln abgeschlachtet. Etwas beschissen und ein wenig bespien. Und wenn schon. Sind sie immer noch nicht sauber, deine Gläser? Wasche mich, Herr, dass ich weiß werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Im November war ich rot. Ach, ja, komm nur, alte Klappe. Es ist hier alles genug. Ihr Feiglinge. Die rote Rosa spricht unter freiem Himmel im Tierpark. Wie lange noch die Pöbelkrawalle? Wo ist das Militär? 10 Pfennige, Herr Artillerist. Wo ist das Militär? 10 Pfennige. Spartakus im Zeitungsviertel. Knallt es wieder. Das Lokal ist geschlossen. Na los, Auguste. Du bist nicht gemeint, aber los. Ja, schon gut, schon gut. Na was mit Ihnen, Herr? 2,60 Mark. Ich bin am Skagerrak gewesen. Das war auch keine Brautnacht. Der Kanal der Engelsgut schwamm mit ihm durch die Tränen. In die Zeitungen mit uns! Ein Hund gegen die Küche und stahl den Koch ein Ei. Das ist jetzt die Trommel. Los, los. Fünfter Akt in den Zeitungsvierteln. Sie sollten heimgehen, Fräulein Anna. Ich kann es nicht mehr. Was hilft es? Ich habe 4 Jahre gewartet mit der Fotografie und einen anderen genommen. Ich hatte nachts Angst. Ich habe keine Zigarre mehr. Gehen Sie überhaupt nicht mehr heim? Hören Sie? Sie fetzen Zeitungen in die Regenlachen, schreien Maschinengewehre an, schießen sich ins Ohr, meinen, sie machen eine neue Welt. Da kommt wieder ein Haufe von ihnen. Das ist er. Jetzt sage ich es ihm. Den Mund halte ich Ihnen zu. Ich bin kein Tier, jetzt schrei ich. Und ich habe keine Zigarre mehr. Ich bin heiser, das Afrika wächst mir zum Halse heraus. Ich häng mich auf. Kannst du dich nicht morgen aufhängen und jetzt mit in die Zeitungen gehen? Ja. Hast du eine Erscheinung? Mensch, deine Haare sträuben sich ja. Ist sie es? Ja, was ist? Bleibt ihr stehen? An die Wand mit euch. Marsch, Marsch, immer Marsch. André! Hoch das Bein, die Liebe winkt. André! Bleib stehen, ich bin es. Ich wollte etwas sagen. Ich wollte dich auf etwas aufmerksam machen. Bleib ein wenig stehen, ich bin nicht betrunken. Du hast doch keine Mütze. Es ist kalt. Ich muss dir etwas ins Ohr sagen. Du bist doch betrunken. Da kommt die Braut ihm nach und die Braut ist besoffen. Ja, was sagst du? Ich habe ein Kind. Bist du ein Fischsoldat, dass du nach Luft schnappst? Du glaubst wohl, du schläfst. Zu Befehl. Sie hat ein Kind. Kinder kriegen, das ist ihr Geschäft. Komm jetzt. Zu Befehl, wohin? Er ist irrsinnig geworden. Bist du nicht eines Tages in Afrika gewesen? Marokko, Casablanca, Hütte C. André! Horch. Meine Braut, die Hure. Sie ist gekommen, sie ist da, sie hat den Bauch voll. Sie ist etwas blutarm, nicht? Psst, psst. Ich war's nicht. Ich bin's nicht gewesen. André, es sind Leute da. Ist dein Leib von der Luft geschwollen? Oder bist du eine Hure geworden? Ich bin fort gewesen, ich konnte nicht auf dich schauen. Ich bin im Dreck gelegen. Wo bist du gelegen, als ich im Dreck gelegen bin? Sie sollten nicht so reden. Was wissen denn Sie? Und dich wollte ich sehen. Jetzt läge ich, wo ich hingehöre, hätte Wind im Schädel, hätte Staub im Munde und wüsste nichts. Aber das wollte ich noch sehen. Ich tat's nicht billiger. Ich habe Treber gefressen, die waren bitter. Ich bin aus dem Lehmloch gekrochen auf allen Vieren. Das war witzig. Ich Schwein! Seht ihr dazu, hä? Habt ihr Freibillianten? Haltet die nieder! Tut die Frau weg! Geht auf die Frau zu! Geht zum Teufel! Da habt ihr alles, den was Kopf ihr braucht. Nach unten in den Dreck, den Kopf! Jetzt aber verduften Sie bitte, Fräulein. Ja, gehen Sie jetzt heim. Die Morgenluft schadet den Eierstöcken. Jetzt wissen Sie, wo die Kugel im Fleisch sitzt. Sie sind der liebe Gott, Sie haben gedonnert. Die Frau ihrerseits ist schwanger, sie kann auf dem Stein nicht sitzen bleiben. Die Nächte sind kühl. Vielleicht sagen Sie was. Ja, vielleicht sagst du was. Das Ulsteinhaus haben Sie. Und Frau Mosse fährt Artillerie auf. Wir sind viel zu wenige. Viele sind noch unterwegs. Viel zu spät. Da habt ihr es. Macht Schluss jetzt! Schmeißt ihm die Antwort in die Fresse! Dem Bourgeois und seiner Hure! Komm mit in die Zeitung, Junge! Die Haare wachsen dir schon wieder auf den Zähnen! Lass sie in Rudolf hier im Stein, Soldat! Um 7 Uhr geht die Untergrundbahn! Heute geht keine Untergrundbahn! Vorwärts hinein in das Hochjada! Weiß ist sie wie Leinen! Etwas blass und etwas dünn! Sie geht in die Binsen! Das scheint nur so, das ist das ungünstige Licht! Da kommen sie vom Wedding! Du bist ja auch mit den Kanonen gekommen! Vielleicht gehörst du dazu! Du sagst nichts! Das ist weise. Dein Rock ist dir etwas geschossen. Und im Ganzen bist du etwas abgeblasst, ein wenig abgefieselt. Aber das macht ja nicht viel. Ein wenig unangenehm sind vielleicht nur deine Schuhe, die knarren. Aber die kannst du ja einfetten. Freilich sind seit 11 Uhr ein paar Sternhimmel hinabgeschwommen. Und einige Heilande haben die Spatzen gefressen. Aber gut, dass du noch da bist. Nur deine Verdauung macht mir noch Beschwerden. Immerhin. Durch dich geht das Licht noch nicht durch. Dich sieht man wenigstens. Komm her, Anna. Wo ist die Untergrundbahn, ihr? Untergrundbahn ist heute nicht. Heute ist Ruhe überall hin. Auf allen Bahnen stehen die Züge heute. Und wir gehen herum wie die Menschen bis zum Abend, meine Liebe. Komm zu mir her, Anna. Willst du nicht nur etwas mitgehen, Bruder Artillerist? Einige von uns hätten gern noch einige Korn getrunken, aber du warst dagegen. Einige wären gern noch einmal ins Bett gegangen. Aber du hattest ja kein Bett. Und so wurde es auch nichts aus dem Nachhausegehen. Willst du nicht gehen, André? Die Herren warten. Mensch, so tu doch die Flosse aus dem Sack. Schmeißt Steine auf mich, hier stehe ich. Ich kann das Hemd ausziehen für euch, aber den Hals hinhalten ans Messer. Das will ich nicht. Himmel, Arsch und Schwert. Und die Zeitung? Es hilft nichts. Ich lasse mich nicht noch im Hemd in die Zeitungen schleifen. Ich bin kein Lamm mehr. Ich will nicht verrecken. Ist das nicht ein wenig bettelheftig? Mensch, sie schießen dich schwarz in deine Brust. Anna, wie schaust du denn zum Teufel? Soll ich mich vor dir auch noch verteidigen? Dir haben sie den Neffen abgeschossen, Glub. Aber ich habe meine Frau wieder. Anna, komm. Ich glaube, wir können allein weitergehen. Dann war also alles, Afrika und alles, Lüge? Nein, es war wahr. Anna. Der Herr hat geschrien wie ein Börsenmakler. Und jetzt will er ins Bett. Jetzt habe ich die Frau. Hast du sie? Hier, Anna. Sie ist nicht unbeschädigt. Unschuldig ist sie nicht. Bist du anständig gewesen oder hast du einen Balg im Leib? Einen Balg? Ja, das habe ich. Das hast du. Hier drinnen ist er. Der Pfeffer hat nicht geholfen. Und meine Hüften sind hin für immer. So ist sie. Und wir. Mit Schnaps getränkt bis ans Herz. Und mit Geschwätz gefüttert bis zum Nabel. Und die Messer in unseren Pfoten. Von wem sind die? Die sind von mir. Ja, Anna, so eine bist du. Ja, so eine bist du. Du hast wohl gar nicht in die Zeitung geschrien, hä? Doch, das habe ich. Geh her, Anna. Ja, das hast du. Das wird dich auffressen, Junge. In die Zeitung hast du geschrien. Und heim gehe ich. Soll ich dir Beine machen, Anna? Schwein! Vater und Mutter habe ich etwas vorgespielt. Und im Bett bin ich gelegen mit einem Junggesellen. Schwein, auch du! Die Vorhänge habe ich mit ihm gekauft. Und geschlafen habe ich mit ihm im Bett. Halt Maul. Mensch, ich hänge mich auf, wenn du wankst. Und jetzt stürmen sie Mosse. Und dich habe ich ganz und gar vergessen. Trotz der Fotografie. Mit Haut und Haar. Halt das Maul. Vergessen! Vergessen! Und ich pfeif drauf. Soll ich dich mit dem Messer holen? Ja, hol mich. Ja, mit dem Messer. Ins Wasser, das Arsch. Ja, holt ihm das Messer. Eine Hand in den Hals. Und das Wasser, das Schiebermensch. Hände weg! Was ist das? Artillerie. Kanonen. Jetzt Gnade Gott allen, die dort sind. Sie explodieren wie die Fische. Anna. Teufel, wo bleibt ihr? Er geht auf den Abtritt. Schuft. Ich gehe jetzt heim. Mein lieber Schwan. Ja, deine Hoden hast du noch. Es knallt wieder. Häng dich an meinen Hals, Anna. Ich will mich auch ganz dünn machen. Bringst dich ja doch auf, morgen früh, im Abtritt. Und du läufst an die Wand, Mensch. Ja, am Morgen riecht viel, mein Junge. Einige freilich bringen sich wohl in Sicherheit. Fast ersoffen seid ihr in euren Tränen über mich. Und ich habe nur mein Hemd gewaschen mit euren Tränen. Mein Fleisch soll im Rinnstein verwesen, dass eure Idee in den Himmel kommt. Seid ihr besoffen? André, es macht nichts. Ich hab's bis zum Hals. Ach, es ist gewöhnliches Theater. Und dahinter die Fleischbank, die allein ist leibhaftig. Sie haben ihre Trommel liegen lassen. Der halbe Spartakus oder die Macht der Liebe. Das Blutbad im Zeitungsviertel oder jeder Mann ist der beste Mann in seiner Haut. Der Dudelsack pfeift. Die armen Leute sterben im Zeitungsviertel. Die Häuser fallen auf sie. Der Morgen graut. Sie liegen wie ersäufte Katzen auf dem Asphalt. Ich bin ein Schwein und das Schwein geht heim. Ich ziehe ein frisches Hemd an. Meine Haut habe ich noch. Meinen Rock ziehe ich aus, meine Stiefel fette ich ein. Das Geschrei ist alles vorbei morgen früh. Aber ich liege im Bett morgen früh und vervielfältige mich, dass ich nicht aussterbe. Glotzt nicht so romantisch! Ihr Wucherer! Ihr Halsabschneider! Ihr blutdürstigen Feiglinge! Ihr. Besoffenheit und Kinderei. Jetzt kommt das Bett. Das große, weiße, breite Bett. Komm, Anna. Oh, André. Ist doch warm. Aber du hast keine Jacke an. Es ist kalt. Nimm den Schal und komm jetzt. Anna, jetzt sind es 4 Jahre. Sie hörten Trommeln in der Nacht. Es sprachen Andreas Kragler, Hans-Helmut Dicko, Anna Ballicke, Maria Häusler, Karl Ballicke, Leonard Steckel, Amalie Ballicke, Katharina Brauren, Friedrich Murk, Wolfgang Forrester, Babusch, Josef Dahmen, Glupp, Wolfgang Engels, Regie Günter Bommert, Regieassistenz Karl Gottfried von Einem, Ton Rolf Mittag, Technik Ingrid Ruhm, Musik Jobst Philipp. Eine Produktion von Radio Bremen.